Andacht vom 11.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wahre Einheit. Heute Morgen las ich in 1. Korinther 1 und dachte darüber nach. Da stehen einige wichtige Dinge, die die Kirche meiner Meinung nach wieder beherzigen muss. Paulus schreibt von seinem Herzen an eine Gemeinde, die ihre besonderen Probleme hatte. Es wäre interessant, wie wir heute mit solch einer Kirche umgingen. Dort gab es so viel Chaos, sexuelle Unmoral, den Kampf um Positionen und zum Teil vertreten sie das Wort von Paulus total. Dann kommt Kapitel 11, wo beschrieben wird, dass sie einander das Essen wegessen. Sie beißen einander und dann folgen noch die Ausführungen darüber, dass sie einander verurteilen, weil einer Götzenopferfleisch isst und Wein trinkt. Sie halten einander für Sünder. Außerdem geht es um die Gaben des Geistes, die sie selbstsüchtig genutzt haben. Ja, dieser Brief wurde wirklich geschrieben, um viel Unordnung in der frühen Kirche aufzudecken und in Ordnung zu bringen. Aber dieser Brief wurde auch geschrieben, um eine tiefe Offenbarung darüber zu geben, was in Jesus wirklich geschehen ist. Ich liebe das zu studieren. Ich spürte heute, dass ich zurückgehen sollte zu 1. Korinther 1. Heute las ich dieses Kapitel im griechischen Original und in der Passion-Übersetzung. Und zum Vergleich in meiner Lieblingsübersetzung, das ist die King James Bible. Das erste, das unsere Aufmerksamkeit erregen sollte, ist Vers 9. Ich lese es aus der Passion-Übersetzung vor. Gott ist auf ewig treu. Ihr könnt ihm immer vertrauen und in ihm wandeln. Schaut in Vers 8. Er wird euch stark machen bis zum Ende und euren Charakter reifen lassen, damit ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus für untadelig befunden werdet. Wow, welch ein Gedanke! Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die so sehr im Fleisch läuft, wo die Geschwister so roh und lieblos miteinander umgehen. Dieses erste Kapitel ist wirklich erstaunlich, wenn man daran denkt, welch ein Chaos dort herrschte. Aber schaut auf seine Überzeugtheit. Es ist ja eine Sache, an ein perfektes Kind zu schreiben. Du bist ein wunderbares Kind und du wirst zum Schluss gut dastehen. Doch es ist etwas anderes, einem unartigen und rebellischen Kind, das einem nur Schwierigkeiten und Albträume bereitet, zu sagen, ich bin überzeugt, dass du am Ende ein wirklich gutes Kind sein wirst. An die Philipper schrieb Paulus einen sehr ähnlichen Gedanken. Er sagt in Kapitel 1, Vers 7, ich bin zuversichtlich, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Freunde, das müsst ihr wirklich in euren Herzen begreifen. Das Werk des Kreuzes funktioniert nicht folgendermaßen. Du stellst eines Tages fest, dass du ein Sünder bist, dann sprichst du ein kleines Gebet, in dem du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen bekennst, nun sind dir deine Sünden vergeben und du wirst eines Tages in den Himmel gehen. Nein, das ist eine sehr eingeschränkte Vorstellung. Das beschreibt den neuen Bund nicht einmal. Und es beschreibt auch die Kraft des Kreuzes nicht. Paulus redet zu Menschen, die kein göttliches Leben führen. Gott ist immer treu. Am Ende, wenn alles vorüber ist, werden wir vor Jesus stehen, werden wir reif sein. Was würde geschehen, wenn wir dies in einer Gemeinde füreinander erwarten würden? Wenn du glaubst, dass es seine Treue ist, die das bewirkt, nicht unsere eigenen Anstrengungen. Ich teile ein kleines Geheimnis mit euch. Jedes Mal, wenn wir versuchen, selbst eine bessere Person zu werden, landen wir entweder in Menschengefallen oder in Selbstgerechtigkeit. Die Welt muss da wirklich aufwachen, denn heutzutage investieren die Menschen so viel Zeit und Geld darin, selbst bessere Menschen zu werden. Tausende Menschen zahlen viel Geld dafür, einen weiteren Selbsthilfekurs zu belegen, um besser zu werden. Ich möchte, dass ihr eins begreift. Ich habe das vor 30 Jahren gepredigt. Damals gab es keine Selbsthilfekurse, nur ein paar Bücher zu diesem Thema. Ich erinnere mich an einige junge Leute in den 80ern, denen ich das auch predigte. Wenn euer Vertrauen im Leben nicht auf Jesus Christus gerichtet ist, wird euer Leben am Ende keinen Wert haben. Wenn du dich selbst zu einer besseren Person machst, wirst du von Selbstgerechtigkeit geleitet werden. Ich habe das gemacht, ich kann das, ich weiß, wie das geht, ich muss es so machen. Doch die Mehrheit der Menschen wird das nicht umsetzen können. Nun hast du zwei Sorten von Menschen, Selbstgerechte und welche, die sich von Niederlage zu Niederlage schleppen. Ich habe alles versucht, etc. Das erinnert mich an die Frau, die 12 Jahre gelitten hatte an ihrem Blutfluss. Sie hatte alles versucht, hatte all ihr Geld bei Ärzten ausgegeben, ihre Hoffnung war am Ende, sie stellte für sich fest, ich muss sein Gewand berühren. Jesus ist meine Lösung. Warum kommen wir immer erst am Ende zu der Erkenntnis, dass die Lösung bei Jesus ist? Warum beginnen wir unseren Tag? Jesus, du bist alles. Warum sagen wir dann in unseren Schwachheiten nicht einfach, Jesus, du hast es begonnen, du wirst es auch zu einem guten Ende bringen? Was ist das in der menschlichen Natur, das immer alles selbst hinkriegen und dann das Lob dafür bekommen will? Paulus verstand das, wenn er sagte, alles ist in wem? In Christus. In Christus. Nur in Jesus Christus. Gott geht so liebevoll mit uns um. Er lässt uns einfach laufen, bis wir in unserem eigenen Chaos landen. Aber wir enden letztendlich in dieser einfachen Wahrheit. Er hat es begonnen. Er wird es vollenden. Gott ist ewig treu und wir können ihm vertrauen, dass er es in euch tun wird. Er zeigt uns das Vorgehen auf, wie es geht. Er hat euch eingeladen, am Leben Jesu, des Gesalbten, unseres Königs, teilzuhaben. Er sagt hier, dass Gott uns eingeladen hat. Wir können also teilhaben an dem, was er mit uns teilen möchte. Wenn Gott uns ruft, zwingt er uns nicht. Es ist eine Einladung. Ob Ruf oder Einladung, das hat dieselbe Bedeutung. Gott steht nicht mit der Pistole in der Hand da und sagt, ich habe dich gerufen. Er lädt dich ein. Ich habe mich schon viel mit dem griechischen Urtext befasst, auch mit dem Wort, das hier für Gemeinschaft verwendet wird. Ich schaute jeden Vers nach, in dem dieses Wort im Original benutzt wird. Das Wort heißt Koinonia. Was lehrt uns die Bibel hier? Gott hat uns eingeladen, am Leben seines Sohnes teilzuhaben. Das ist Gemeinschaft mit seinem Sohn. Also, das Wort, das Paulus hier benutzt, ist Koinonia. Was bedeutet Koinonia? Die Passion-Übersetzung nimmt das sehr gut auf. Es ist ein Teilen von Leben. Gemeinschaft ist ein Wort, das nur sehr schwach das ausdrückt, was mit Koinonia wirklich gemeint ist. Warum? Weil wir einfach hier in meinem Zimmer zusammensitzen können und dann Gemeinschaft haben. Oder wir sagen, oh, das war so ein schönes Treffen, wir hatten eine gute Gemeinschaft. Aber in Wirklichkeit beschreibt das in keinster Weise das griechische Wort Koinonia. Wir können beisammensitzen, ein schönes Essen miteinander genießen und uns gut unterhalten. Dann gehen wir heim und freuen uns über die wunderbare gemeinsame Zeit. Aber das ist nicht das, was das Griechische und die Bibel mit Gemeinschaft meint. Denn vom Ursprung her bedeutet dieses Wort ein Mitteilen von Leben, eine reale Teilhabe am Leben eines anderen. Das, was wir heutzutage unter Gemeinschaft verstehen, dass wir uns treffen, uns unterhalten, eine gute Zeit miteinander verbringen, das ist nicht die Gemeinschaft, von der in der Bibel die Rede ist. Denn ich lebe immer noch mit meinem Problem und du lebst mit deinem Problem. Das ist keine biblische Gemeinschaft. Paulus benutzt das Wort Koinonia einmal sogar im Zusammenhang mit das Geld gemeinsam haben. Wenn du also eine finanzielle Not hast und ich habe Geld, dann hatten wir keine wirkliche Gemeinschaft im biblischen Sinn, bis sich diese Situation verändert. Denk darüber nach. Das ist die Art von Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus haben sollen. Ein Mitteilen von Leben. Was bedeutet das? All meine Schwachheiten wurden sein. Und seine Stärke gehört mir. Alles, was mir fehlt, wurde sein. Und sein Wohlergehen gehört mir. Plötzlich macht der ganze Zusammenhang Sinn, dass er euch stark machen wird bis zum Ende und euren Charakter reifen lässt. Aber wir werden nur erleben, wenn wir Vers 9 anwenden. Wir haben uns noch nicht einmal dieses Leben teilen angeeignet und dann wundern wir uns, warum unser Leben nicht gut läuft. Darf ich dir etwas sagen? Du bist nicht hauptsächlich zu einem Dienst gerufen. Du wurdest nicht vorrangig gerufen, ein Arzt, ein Berater, eine Krankenschwester oder was auch immer zu sein. Du wurdest nicht gerufen zu tun, sondern du bist gerufen zu leben und zu sein. Wie zu leben und zu sein? In einer wahren Beziehung zu Jesus Christus, wo es ein ununterbrochenes Fließen des Lebens gibt, von dir zu ihm und umgekehrt. Solange du das nicht erlebst, hast du nicht die Gemeinschaft mit Jesus, von der Paulus sagt, du sollst sie haben. Erinnere dich, der Ruf ist eine Einladung. Du bist nie, nie, niemals dazu bestimmt, dafür zu sorgen, dass dein Leben gelingt. Ich kann dir sagen, dann landest du entweder in Niederlage oder in Selbstgerechtigkeit. Du bist dazu geschaffen, dir das Leben Jesu Christi selbst in deinem täglichen Leben mit ihm anzueignen. Wenn du deine tägliche Andachtszeit mit Jesus verbringst, ich hoffe, du machst das, muss dieser Moment kommen, wo du ihn und seine Sicht der Dinge erkennst und ihn dich aufnimmst. Und das begleitet dich dann durch deinen Tag. Wenn nicht, wird alles, was du tust, nur eine religiöse Übung sein. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe gebetet, jetzt gehe ich arbeiten. Wenn du in dieser Zeit nicht erlebt hast, dass dein und Jesu Leben ineinander flossen, hast du nur eine religiöse Zeit verbracht. Denk daran, du brauchst ein ununterbrochenes Fließen des Lebens von dir zu ihm, von ihm zu dir. Das ist wahre Koinonia. Schaut, wie uns gelehrt wurde, dass wir leben sollen. Auf unsere Schwachheiten zu schauen, unsere Charakterfehler wahrzunehmen, unseren eigenen Mangel zu betrachten und dann zu versuchen, Gott dazu zu benutzen, dass er unsere Probleme löst. Meist funktioniert das nicht. Dann gehen wir in die Welt und versuchen, einen Coach oder ein Stück Wissen zu finden, das uns helfen kann, unsere Schwierigkeiten zu überwinden. Oftmals setzen wir all unser Vertrauen in eine Person, von der wir erwarten, dass sie unsere Probleme löst. Doch all die Zeit erlebst du nie wahre Koinonia mit Jesus, wo du erfährst, wie deine gesamte Schwachheit auf Jesus übertragen wird und du dann seine Stärke ergreifen kannst. Denk darüber nach. Das ist wahre Koinonia. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich schwach, unfähig oder überfordert fühle, muss ich mein Herz beruhigen und in wahre Koinonia mit Jesus Christus gehen. Wie geht das? Ich schließe einfach meine Augen und sage: Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich mein Leben mit dem Deinen teilen darf. Du bist nicht gestresst, so ergreife ich deinen Frieden. Du bist mit dieser heutigen Aufgabe nicht überfordert. Also ist dein Sieg mein Sieg. Und plötzlich werden die Ressourcen des Universums durch Jesus Christus zu meiner Erfahrung. Wenn du nicht lernst, in diesem Leben teilen mit Jesus zu leben, ist alles, was du lebst, nur dein eigenes Leben. Das macht Leben allgemein und christliches Leben im Besonderen so anstrengend. Paulus fährt fort in Vers 10. Ich bitte und ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und so weiter. Schaut, er bringt wieder Christus ins Gespräch. Es geht weiter, dass ihr alle einmütig seid und ihr den Rest, der euch zu Spaltungen verleitet, beiseite legt. Ich liebe es, wie die Passion-Übersetzung den letzten Teil des Verses umschreibt. Er lautet: Bleibt wiederhergestellt als ein vereinter Leib in perfekter Harmonie. Formt eine beständige Choreografie untereinander, indem ihr eine gemeinsame Sichtweise mit gemeinsamem Wert habt. Leute, wir haben so viele Fehler gemacht, indem wir eine Bibelstelle aus ihrem Kontext gerissen und eine Doktrin daraus geformt haben. Wie viele Predigten von irgendwelchen Pastoren zu dieser Bibelstelle habe ich gehört? Leute, wir müssen in Einheit leben. Paulus lehrt uns das. Jeder soll das Gleiche denken. Was dann bedeutet, einer Meinung mit dem Pastor oder Leiter zu sein. Paulus sagte wortwörtlich eigentlich das Gegenteil. Was war die Uneinigkeit, mit der die Korinther sich abmühten? Es ging nicht um Doktrinen, bei denen sie sich nicht einig waren. Es ging nicht um Meinungsunterschiede mit dem Pastor. Es ging auch nicht um unterschiedliche Theologien. Das Problem war, dass der Christus aus dem Mittelpunkt genommen worden war. Das war die fehlende Einheit. Schaut, was er sagt. Welche Uneinigkeit konfrontiert Paulus? Im nächsten Vers steht es: Ich habe von Hausgenossen der Chloe gehört, dass ihr untereinander Streitigkeiten habt. Streitigkeiten worüber? Theologien? Doktrinen? Lehren? Nein. Einer sagt, Paulus ist der Beste, ich folge ihm. Der Nächste sagt, ich bin ein Schüler von Apollos. Am Schluss fragt Paulus, wurde Christus zerteilt? Das Problem der Korinther war also, dass Jesus Christus aus dem Zentrum genommen worden war. Denk darüber nach. Was ist also die einzig wahre Einheit im Leib Christi? Es ist bestimmt nicht Doktrinenlehre, denn die hat sich oft genug verändert. Ich habe jetzt Erkenntnisse, die ich vor 10 Jahren noch nicht hatte. Ich möchte, dass ihr versteht, jeder Leiter oder Pastor, der nicht weiß, dass seine Erkenntnis sich weiterentwickelt, befindet sich schon im Irrtum. Denn nun legt er sein Denken als absolute und unumstößliche Doktrin fest. Das Einzige, was sich nicht verändert, ist Jesus Christus. Wenn Christus nicht der Mittelpunkt meines Lebens, von mir, meiner Ehe, meiner Gemeinde ist, werden wir uns in Uneinigkeit befinden. Wir lesen hier den Vers, Brüder, bleibt alle eines Sinnes. Ja, Paulus sagt das. Was machen wir? Wir sagen, ja, wir müssen alle das Gleiche denken. Nein, Paulus sagte etwas ganz anderes. Er schrieb, bleibt in Einheit bei Jesus, der Mittelpunkt von allem ist. Alle anderen Streitigkeiten und Unstimmigkeiten lasst außen vor. Das ist die Einheit, die gemeint ist. Wenn Jesus mein Zentrum und mein wahrer Wert ist und er zugleich der Mitwert von Daniel ist, denkt ihr, wir könnten uns jemals wegen irgendeiner Uneinigkeit zerstreiten? Das geht gar nicht. Unsere Unstimmigkeiten werden kein Problem mehr sein, wenn Jesus unser gemeinsamer Mittelpunkt ist. Wenn wir darin übereinstimmen, dass Jesus unser Zentrum ist, wird alles darum herum keine Rolle mehr spielen. Wenn die Gemeinde darin übereinstimmt, dass Jesus Christus der Mittelpunkt von allem ist, werden die Dinge, in denen wir nicht übereinstimmen, nicht mehr wichtig sein. Das war das Problem der Korinther. Sie stritten sich darum, welcher Lehrer mehr Einfluss auf ihr Leben hatte. Paulus weist das zurück. Er sagt, Jesus kann nicht zerteilt werden. Wenn wir das einmal verstehen, können wir in wahrer Einheit leben. Dann ist alles sehr einfach. Worum geht es im Leben? Es geht nur um Jesus. Er starb für mich. Er rettete mich. Ich lebe durch ihn. Er ist mein Mitwert. Er ist der Mittelpunkt von allem. Also, ich denke, diese Schriftstelle bezweckt, dass man nicht mehr überlegt, was dieser oder jener Vers meint. Am Ende ist nur wichtig, was Jesus dir bedeutet. Er hat mich errettet. Das ist nicht genug. Er hat mir vergeben. Das ist auch nicht genug. Er sorgt für mich. Nein, auch das reicht nicht aus. Jesus ist nun mein Herr. Wir teilen unser Leben miteinander. Das ist die Einheit, für die wir bestimmt sind und das Licht, das in der Welt leuchtet. Es gab noch nie eine Kirche oder Gemeinde, die gespalten wurde, solange Jesus wirklich der Mittelpunkt war. Die Gemeinden werden gespalten, weil geschieht, was bei den Korinthern passiert war. Es geht um mich. Ich denke anders. Deine Meinung ist falsch. Und so fort. Unsere Basis für Einheit ist, ich teile mein Leben mit Jesus. Du teilst dein Leben mit Jesus. Deshalb können wir in Einheit Gemeinschaft haben. Dann macht Leben Spaß. Das ist, was Paulus sagt. Seid eines Sinnes. Christus wurde nicht zerteilt. Jesus ist alles. Er muss alles sein, was uns eint. Ansonsten leben wir in einer falschen Einheit. Was geschieht, wenn wir uns von Offenbarungen abhängig machen? Ich habe eines Tages eine Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte. Nun kann ich nicht mehr mit dir Gemeinschaft haben. Etc. etc. Was zum Beispiel geschieht, wenn unsere Einheit auf der Musik gegründet ist, die wir beide hören? Was wäre, wenn unsere Einheit auf der Art und Weise gründet, wie jemand predigt? Ich denke wirklich, dass in der Mehrheit der Gemeinden weltweit, wenn man jeweils die Schlüsselfigur herausnehme, zumeist ist das der Pastor, die Menschen abfallen würden. Zumindest würde die Gemeinde schrumpfen. Das habe ich so oft an verschiedensten Orten miterlebt oder beobachtet. Es war immer eine Tragödie. Ganze Dienste gingen kaputt. Warum? Diese Gemeinden wurden bis zum Innersten erschüttert. Sie hatten nie wirkliche biblische Einheit, wo Christus im Mittelpunkt steht. Das ist der Punkt, wohin die Gemeinde Christi zurückkehren muss. Wir müssen lernen, so zu leben. Wenn Jesus unsere Lebensquelle ist, dann können wir untereinander wahre Gemeinschaft haben. Denn wir alle wissen, Jesus hat das Werk am Kreuz vollbracht. Niemand von uns hat das getan. Reinhard hat es in seinem eigenen Leben nicht vollbracht. Er wird es weder im Leben seiner Frau, noch seiner Kinder, noch in deinem Leben vollbringen. Es geht nur darum, dass er der Mittelpunkt ist. Er hat das Werk begonnen. Er wird es auch vollenden. Mein Herz verlangt danach, eine Kirche wie diese zu sehen. Mein Herz sehnt sich danach, eine Kirche zu sehen, die eines Sinnes ist. Was ist der eine Sinn? Jesus, der uns einlädt, unser Leben mit ihm zu teilen. Ich wünsche mir, dass die Kirche so hingegeben ist, dass wir alle wissen, dass er unser Miteinander im Mitteilen leitet. Ich habe gute Nachrichten für euch. Ich werde alles mit euch teilen, was ich denke, dass ich an prophetischen Worten in mir drin vom Herrn empfangen habe. Wenn dich etwas berührt, bitte geh zu Jesus und sprich mit ihm darüber. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir geoffenbart hat, dass alles im Jahr 2022 noch viel schlimmer werden wird. Das sind so gute Nachrichten. Wenn die Menschen darauf warten, dass diese Krise endlich ein Ende hat, bin ich der Überzeugung, dass sie die Dinge nicht wirklich klar erkannt haben. Als der Heilige Geist mir das in den letzten 3 Wochen aufzeigte, forschte ich diesbezüglich ein bisschen nach. Das mache ich immer, wenn Gott mir etwas sagt. Seit dem Beginn dieser ganzen Krise bin ich von, ich habe keine Ahnung wie vielen Menschen, angeschrieben worden, die mich fragten, zeigte Gott dir auf, dass alles bald ein Ende haben wird? Ich antwortete, nein. Ich antwortete immer mit nein. In den letzten 3 Wochen zeigte mir Gott auf, wie schrecklich das alles noch werden wird. Er zeigte mir, was in der geistigen Welt geschehen wird und mit einigen Menschen hier auf der Welt. Zunächst redete ich nicht davon, nur bei Daniel erwähnte ich manchmal etwas. Aber als ich begann, diese Dinge zu sehen, fragte ich mich, ob das wirklich von Gott war. Dann forschte ich nach und stellte fest, dass all die größeren Propheten das Ende von Covid bereits für das Ende des vergangenen Jahres vorhergesagt hatten. Wirklich die größten Menschen, die ich wirklich geistlich um vieles größer als mich einschätze. Ich denke, dass eine Zeit kommt, wo wahre prophetische Menschen aufstehen werden, die ihre Informationen nicht aus den Nachrichten oder der Zeitung erhalten werden, sondern vom Himmel. Wir müssen unsere Herzen vorbereiten. Die gute Botschaft ist, es kommt noch schlimmer. Denn bevor wirklich alles gut wird, wird es immer besonders schlecht. Jetzt werden sich die letzten Prophezeiungen aus der Bibel erfüllen. In der großen Finsternis wird das Licht leuchten. Der wahre Leib Christi wird kraftvoll wirken. Es ist nicht mehr wichtig, wer wo predigt oder wer welche Meinung hat, sondern es geht nur noch um Jesus, unseren Mittelpunkt und den Mitteiler unseres Lebens. Gott hat dich eingeladen. Du brauchst seine Einladung nur anzunehmen. Teile sein Leben. Wenn es der tiefe Wunsch deines Herzens ist, diese Einladung anzunehmen, lade ich dich ein, etwas wie das zu beten. Aber bitte wiederhole nicht meine Worte. Du musst deine eigenen Gedanken vor Jesus bringen. Bete ungefähr so. Jesus, wie weit war ich weg davon, mein Leben mit dem Deinen zu teilen? Ich möchte so nicht mehr leben. Ich nehme deine Einladung an. Dein Leben wird mein Leben sein. Der Mittelpunkt von allem in meinem Leben bist du, Jesus. Heiliger Geist, lehre mich, in dieser wahren Einheit zu leben mit Jesus und mit meinen Geschwistern. Sag ihm etwas, so wie dies. Dein Leben wird sich verändern und du wirst wahre Einheit mit deinen Brüdern und Schwestern erleben. Danke fürs Zuhören.